Ok. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ich begrüße euch hier. Wir sind heute, Alhamdulillah, einige Brüder, dass wir zusammen uns für Allah, inshallah, treffen konnten. Und deswegen, um Allah, um das nochmal uns vor Augen zu halten, dass das keine kleine Sache ist, dass man sich für Allah trifft, dass das eine besondere Sache ist, wollte ich halt zur Einführung erstmal ein paar Sachen erwähnen. Gibt es dafür auch Hasanat? Ja, das bloße Zusammenkommen, genau. Also das bloße Zusammenkommen, selbst wenn man sich trifft und vielleicht... Man sieht das ja manchmal. Es gibt einen Unterricht irgendwo und sagt Lochen, ein Bruder ist vielleicht müde und schläft fast schon den halben Unterricht, aber ist da, kommt zum Beispiel zum Unterricht und für diese Sache kriegt derjenige Belohnung. Und da gibt es viele Hadithe, die darauf hindeuten. Und zwar beispielsweise hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim überliefert von Abu Huraira, dass Allah subhanahu wa ta'ala Engel erschaffen hat. Malaika, die nichts anderes machen, die haben nur diese Aufgabe, als auf der Erde umhergehen. Die sind nichts anderes als unterwegs auf der Erde und suchen Leute, die sich für Allah getroffen haben. Die suchen solche Sitzungen. Aha. Und wenn die jemanden getroffen haben, dann rufen die an, die anderen auch dahin. Dann rufen die anderen, hier sind Gläubige, und breiten ihre Flügel über diesen Leuten aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Sakina, die Ruhe in ihre Herzen kommen, von diesen Leuten, die sich für ihn getroffen haben mit aufrichtiger Nier. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diese Leute, die sich für ihn treffen, in einer Sitzung, die besser ist als diese Sitzung. Das heißt bei den nahestehenden Engeln, bei den großen, besonderen Engeln. Das ist eine große Sache, deswegen sollte man natürlich solche Chancen auch nutzen, dass man zusammenkommt für Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn man jetzt gerade an dem Tag vielleicht dazu neigt, jetzt faulenzig mal oder sonst irgendetwas, man kriegt Belohnung für diese Sache, das ist eine gute Chance. Wie gesagt, selbst wenn man nicht sehr viel lernt. Selbst wenn man nicht viel lernt. Und wenn man viel lernt, ist es natürlich umso höher, natürlich so eine Sache. Und diese Engel gehen dann zu Allah subhanahu wa ta'ala von diesen Engeln, und Allah subhanahu wa ta'ala fragt ihn dann, was sagen meine Diener? Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es, aber fragt diesen Engel. Und er sagt, was sagen meine Diener? Und dann sagen die Engel, sinngemäß übersetze ich jetzt diesen Hadith, die Engel sagen, diese Leute preisen dich. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und haben sie mich gesehen? Dann sagen die Engel nein. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wie wäre es, wenn sie mich gesehen hätten? Dann sagen die Engel, dann hätten sie sich noch mehr gepriesen. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, und wonach fragen sie? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagt der Engel zu Allah subhanahu wa ta'ala, sie fragen dich nach dem Paradies. Sie wünschen von dir das Paradies. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und haben sie das Paradies gesehen? Dann sagen die Engel nein. Und dann sagt Allah, und was, wenn sie das Paradies gesehen hätten? Dann sagen die Engel, dann hätten sie sich noch mehr angestrengt. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, fragt er diesen Engel, und wovor suchen sie Zuflucht? Dann sagt der Engel, vor dem Höllenfeuer. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und haben sie das Höllenfeuer gesehen? Und dann sagt der Engel, nein. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und was wäre, wenn sie die Hölle gesehen hätten? Dann sagt der Engel, dann würden sie sich noch mehr anstrengen, davon wegzukommen. Also würden sie noch mehr danach fragen, dass du sie davor bewahrst. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich nehme euch zum Zeugen, dass ich diesen Leuten verziehen habe. Und dann sagt ein Engel, aber da gibt es in dieser Sitzung, gibt es den so und so, derjenige ist gar nicht für Allah gekommen, der ist jetzt gerade nur unterwegs gewesen oder der hatte gerade mit einem was zu tun, oder also der ist für einen Dunya-Grund gekommen in diese Sitzung. Der ist nur deswegen da. Dann hat Allah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auch ihm es verziehen. Das ist ein großer Hadith, und den kann man sich in Erinnerung suchen, dass man sich für Allah trifft. Das ist eine große Sache. Und so bleibt eigentlich täglich machen. Das hilft natürlich, die Gemeinschaft zu steigern. Das hilft das Wissen zu steigern. Das hat viele Vorteile. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Barakan solche Sitzungen gegeben und sendet die Ruhe und den Segen auf solche Sitzungen. Darf ich ganz kurz fragen, was ihr macht? Also ihr seid aus Saudi-Arabien, habe ich gehört, ne? Genau, wir studieren da. Was studiert ihr? Islamwissenschaft? Oder? Genau, in Medina. 6 Jahre ist das, glaube ich, ne? Genau. Machen wir das vielleicht danach? Machen wir vielleicht erstmal weiter. Und dann gibt es natürlich noch andere Aussagen. So sagt beispielsweise Ibn Qayyim, ein großer Gelehrter, der erwähnt öfter mal in seinen Büchern ein Hadith von Anas ibn Malik, dass der Prophet Sallam gesagt hat, wenn ihr vorbeigeht an den Sitzungen vom Paradies, an den Paradiesgärten, dann wohnt ihnen bei. Also an den Paradiesgärten ist die Formulierung hier am Anfang, Entschuldigung. Dann wurde der Prophet Sallam gefragt, und was sind die Paradiesgärten? Dann hat er gesagt, die Sitzungen, wo Allah erwähnt wird. Das sind diese Sitzungen. Die werden sogar mit dieser Wortwahl, mit diesen Paradiesgärten beschrieben. Also es ist auf jeden Fall eine besondere Sache. Wie gesagt, selbst wenn wir nicht fantastisch jetzt Gelehrte werden oder auch erst recht nicht nach ein oder zwei Treffen, aber es ist eine gute Sache. Wir machen, das ist eine Form von Ibadah. Dieses Versammeln ist eine Form von Ibadah, und solange wir uns versammeln, solange wir hier zusammen sind, kriegen wir Belohnung. Und das ist eine gute Sache. Und das Streben nach Wissen, wenn das noch hinzukommt, wenn wir nach Wissen streben, dann ist das natürlich umso besser. Denn die Gelehrten haben gesagt, wie beispielsweise Imam Schafi hat gesagt, dass das nach Wissen streben ist besser als Nafila-Gebete, als Sunna-Gebete. Okay. Und in einem Hadith sagt der Prophet Sallam, dass das Gleichnis desjenigen, der Wissen hat, und desjenigen, der Abid ist, also der viel Ibadah macht, aber jetzt nicht kein großer Wissender ist, aber der viel sich in Ibadah-Handlungen, viel fastet beispielsweise und viele freiwillige Gebete macht, ist wie das Gleichnis vom Mond in einer klaren Vollmondnacht. Und gegenüber den Sternen. Also nach und Wissen streben ist noch beliebter bei Allah. Genau, das wäre also der Wissende, derjenige danach. Mhm. Und warum? Da sagen die Gelehrten, also Ibn Rajab beispielsweise, einer der größten Schüler von Ibn Taymiyyah. Ibn Rajab ist auch bekannt auch in der Hadith-Wissenschaft vor allem. Und hat viele wichtige Bücher geschrieben. Und er sagt, interpretiert dieses Hadith so, er sagt, das ist so, weil der Mond, es ist nachts mit dem Mondschein ja so, dass der Mond abstrahlt, also er strahlt, reflektiert das Sonnenlicht, allerdings, aber er ist so hell, dass du sogar in der ganz hellen Nacht könntest du von diesem Mondschein lesen. Also er nützt nicht nur, er strahlt nicht nur selber, sondern andere haben einen Nutzen davon. Und das ist bei den Sternen nicht so. Der Stern leuchtet, aber hat sozusagen leuchtet für sich selber, hat nicht noch einen Nutzen für einen anderen. Und so interpretiert dieses Hadith. So ist dieser Vorzug von demjenigen, der Wissen hat, gegenüber dem, der sozusagen nur, auch wenn das auch gute Taten sind, viel sich anstrengt in anderen Gottesnichthandlungen. Also das, was auch andere betrifft, das ist immer ein großer Nutzen. Und wir kennen ja mit Sicherheit alle die Hadithe, dass derjenige, der der Wissen weitergibt, wenn man Wissen weitergibt und der andere praktiziert das, kriegst du die Belohnung für das, was er tut, und seine Belohnung wird nicht geringer. Wenn du einem beispielsweise das Fasten erklärst, wenn du einem das Gebet erklärst, wenn du eine Sunna in einer vermeintlich kleinen Sache im Alltag, wenn du das erklärst, wenn du dem das erklärst und er praktiziert diese Sache, du kriegst jedes Mal, wenn der das macht, kriegst du eine Belohnung. Ohne dass natürlich seine Belohnung weniger wird. Also das zum Vorzug solcher Sitzungen oder allgemein des Wissensammelns. Wollte ich nur davor erwähnt haben. Und diese Sitzungen vom Allah erwähnen, damit es nicht gemeint, wie in manchen Richtungen heutzutage, dass man sich zusammensetzt und dann rhythmisch beispielsweise dann Subhanallah eine bestimmte Anzahl von Malen sagt oder solche Sachen, das ist nicht damit gemeint, sondern erst recht sind damit natürlich die Sitzungen von Wissen gemeint. Das war auch schon das Verständnis von der ersten Generation. Da haben die Leute auch gesagt, also Leute von Neuerung, haben auch die Gelehrten halt beleidigt. Die haben gesagt, Abu Hanifa, die Sitzung von Abu Hanifa und Imam Schafi, das ist doch nichts anderes, die reden doch nichts anderes außer über Monatsblutung und die, so nach dem Motto, über die Hose der Frau. Also das ist die Formulierung, was sie gesagt haben. Und die Gelehrten haben das natürlich getadelt und solche Leute als Irregegangene bezeichnet. Weil letztendlich die beste Sitzung für Allah ist doch letztendlich das, wo du lernst, was ist halal, was ist haram, was ist richtig, was ist falsch in Glaubensfragen. Das sind die Grundpunkte. Also erstmal, vielleicht konnte man sich dann noch ein bisschen motivieren, nicht nur für dieses Treffen, für auch andere Treffen, dass man das auch weitergibt, dass solche Treffen wichtig sind, dass man einen Nutzen davon hat, auf jeden Fall, wenn die Absicht da ist. Und selbst derjenige, der jetzt gerade nicht viel lernen wollte, kriegt hier die Verzeihung von Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir aus dem Hadith gerade gelernt haben. Dann, heute wollte ich aber eigentlich über was anderes sprechen, und zwar über die beste aller Taten. Also was ist die beste von den Taten, die man machen kann? Und zwar ist das Dhikr. Das Allah gedenken, das Allah erwähnen, ist das Beste, was man machen kann. Ist die beste aller Taten. Und die Beweise dafür sind verschiedene. Ein Hadith, der bei Ahmed und Ibn Majah überliefert ist und auch bei Hakim, auch von heutigen Gelehrten wie Sheikh Al-Albani als Sahih eingestuft, wurde Abu Darda überliefert, der Sahabi, dass der Prophet sozusagen gefragt hat, soll ich euch nicht auf die beste aller Taten hinweisen, also die Formulierung ist hier klar. Soll ich euch nicht auf die beste aller Taten hinweisen, die euch am meisten an Stufen hebt und euch am meisten Belohnung gibt? Dann wurde dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, doch, natürlich, O Gesandter Allahs, sag uns, was diese Tat ist. Dann hat er gesagt, Zikrullah, Allah erwähnen. Dieses Hadith unter anderem. Beispielsweise Aussagen von Salman al-Farisi, einer der großen Sahaba, der wurde gefragt, was ist die beste aller Taten? Dann hat er gesagt, liest du nicht den Koran? Allah sagt im Koran, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Und wahrlich, das Allah-Gedenken ist am größten. Und auch andere Überlieferungen, die darauf hindeuten, zum Beispiel Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ist ja auch ein Sahabi, Ibn Abbas und Ibn Mas'ud waren ja die größten Korangelehrten unter den Sahaba. Also alles sehr Berühmtheiten in unserer Religion. Ibn Mas'ud hat gesagt, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala eine bestimmte Anzahl von Malen preise, also subhanallah, eine bestimmte Anzahl von Malen sage, ist mir lieber, als dieselbe Anzahl von Dirham, das war die Währung damals, zu spenden. Also das Allah preisen ist sogar noch eine größere Belohnung, so hat er das verstanden, als zu spenden. Und spenden, wir wissen alle, wie groß die Belohnung für Spenden ist. Und auch damit kann man seinen Lohn vervielfältigen, wenn man etwas investiert, was beispielsweise für Dawah ist oder eine Moschee und so weiter. Und trotzdem wurde das so verstanden. Also so gewaltig ist das Dhikr. Und viele, viele, viele kann Sachen... Kann ich auch spenden? Ist das rein theoretisch? Ihr geht ja nach Arabien, da kommt das dann vielleicht an bessere Ecken da, oder nicht? Könnte man machen. Oder zum Beispiel, wenn ihr hier so einen Verein habt, zum Beispiel zu unterstützen, oder also es gibt Möglichkeiten, aber... Ich würde Syrien unbedingt spenden. Aber ich weiß nicht genau, welche Adresse oder ob das dann da immer so ankommt, dass er noch eine zweite Frage weiß. Da kenne ich jetzt keinen leider, also, was speziell das angeht. Genau. Also das erstmal dazu. Also jetzt, was ist die beste aller Taten? Wir haben festgestellt, Dhikr. Ne? Ohne noch ausführlicher da reinzugehen, weil worauf ich mich ein bisschen hier stütze, ist ja ein Buch von Abdul Razak al-Badr. Ist ein Gelehrter heute in Medina, heutzutage. Ist der Sohn von Abdul Muhsin al-Abbad. Meines Erachtens wahrscheinlich der größte Hadith-Gelehrte der Welt heutzutage. Und der geht hier, das ist ein zweibändiges Buch nur über Dhikr. Und das gehen wir in Köln beispielsweise mittwochs immer Schritt für Schritt durch. Und ich wollte einige Punkte davon zusammenfassen. Deswegen, da gibt es noch viel mehr schöne Beweise. Aber ich wollte auf einige bestimmte Punkte hinaus. Deswegen nur auszugsweise gehen wir darauf zurück. Dann haben wir gesagt, die beste Tat ist Dhikr. Und welches Dhikr ist jetzt das Beste? Das wäre die nächste Frage, die man sich stellt. Was ist die beste Art und Weise, wie man Dhikr macht? Um jetzt zum Beispiel die Hasanat zu optimieren. Man will so viel wie möglich rausholen. Und das beste Dhikr ist der Koran. Also Koran zu lesen ist besser als zum Beispiel jetzt zu sitzen und jetzt Subhanallah zu sagen oder Alhamdulillah. Ja. Außer an diesen Stellen, wo es überliefert ist, beispielsweise in den Morgenstunden oder in den Abendstunden, wo bestimmte Afkar, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das auch gemacht hat. Das sind Ausnahmesituationen. Und zwar, dass man nach dem Fajr-Gebet, ne, bis zum Morgengrauen und halt vor dem Sonnenuntergang, halt am Abend, dass man dort alle auf diese Art und Weise preist, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht hat. Diese Sache ausgenommen. Wir reden jetzt von dem Dhikr, dass wir beispielsweise jetzt gerade in einer ruhigen Minute jetzt auf dem Sofa sitzen, so nach dem Motto, und jetzt gerade nichts zu tun haben und dann Allah preisen. Dann würde die Belohnung noch etwas größer sein, wenn wir dann Koran lesen würden. Weil es gibt nichts Besseres als den Koran natürlich. Und die Salaf haben auch gesagt, dass der Vorzug vom Koran, also der Rede Allahs, gegenüber der Rede von Menschen, ist so wie der Vorzug von Allah selbst seiner Schöpfung gegenüber. Also so viel besonderer ist Allahs Rede, sie zu rezitieren, als irgendwas anderes zu sagen. Zum Beispiel von sich aus. Auch wenn man untereinander sich unterhält zum Beispiel. Also der Vorzug ist natürlich gewaltig. Und Ibn Mas'ud hat auch gesagt, das haben wir gerade auch, Abdullah Ibn Mas'ud, den wir erwähnt hatten, der hat gesagt, wenn jemand wissen will, ob er Allahs Pantala liebt, dann soll er gucken, wie er zum Koran steht. Denn der Koran ist Allahs Rede. Das ist das ist die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, also praktisch sein Brief, die Offenbarung, die an Muhammad sallallahu alaihi abgesandt wurde und uns noch vorliegt. Wir können nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala reden, wir kriegen keine Offenbarung. Aber wir können diese Botschaft können wir lesen. Und wessen Herz jetzt nicht danach sehnt, der muss sich dann fragen, ob er dann sagen kann, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala so sehr. Weil wir heutzutage ja oft das hören, dass einer sagt, ja, ich mache dies nicht oder ich mache das nicht, aber der Glaube ist im Herzen, ich liebe Allah. Und da haben wir ja schon vorhin jetzt gerade einen Vers gesagt. Also da gehören ja Sachen zu. Hier, der Sahabi hat ja ein besseres Verständnis von der Religion als wir. Der hat gesagt, also einer, der sich gar nicht mit der Religion beschäftigt, mit dem Koran beschäftigt in diesem Fall, dann kann es ja nicht sein, dass er Allah subhanahu wa ta'ala so liebt. Oder die Zunge dreht an den Glauben am meisten. Oder wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Den Vers hat ich ja eben schon erwähnt. Sag, wenn ihr glaubt, also wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dann folgt mir, also folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wird euch Allah lieben und euch eure Sünden verzeihen. Also das ist die Art und Weise, solche Verse sind auch wichtig, sich immer in Erinnerung zu rufen, weil man sich ja oft denkt oder andere Leute behaupten zum Beispiel, dass man Allah liebt oder dass man das Richtige tut. Und es gibt klare Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala selber sagt, du liebst Allah, wenn das. Ein Sahabi sagt, du liebst Allah, wenn jenes. Also so muss man das verstehen und nicht ein anderes Verständnis dem vorziehen. Und außerdem haben von den Salaf viele auch gesagt, wer etwas vom Koran zurückweist, wer das nicht annimmt, das ist so, als ob du Allah subhanahu wa ta'ala zurückgewiesen hättest. Denn die Rede ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Koran ist, das ist Kalam Allah, ist die Rede von Allah. Und wer das zurückweist, der hat nichts anderes gemacht, als Allah subhanahu wa ta'ala zurückzuweisen. An der Stelle, kurz mal zu dem Thema, dann ist die übersetzte Koranfassung, ich bin ja im Moment, weil mein Arabisch will ich ja jetzt lernen erstmal. Ja. Ich lese ja immer noch übersetzt, Koranübersetzung, aber dafür gibt es auch was anderes, ne? Ja, es gibt aber auch nicht so viel. Genau, es ist nicht direkt Koran, weil den Koran jetzt also es ist nicht wie in diesem Hadith erwähnt wird. Also derjenige, der Arabisch lesen kann, der sollte auch, wenn er es nicht versteht, auch trotzdem auf Arabisch lesen, ist kein Problem. Oder halt beides dann, damit auch das Verständnis ihm näher kommt. Aber sollte auch auf Arabisch lesen, weil es gibt ja dieses Hadith, wo der Prophet schon gesagt hat, dass für jeden einzelnen Buchstaben, dass man da Hasanat für bekommt. Ja. Und diese Belohnung, damit ist der Koran gemeint, also Koran ist Koran und alles andere sind halt sinngemäße Übersetzungen. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem wichtig ist, weil es bringt uns die Information näher. Aber dass die arabische Sprache jetzt auch mit der Grammatik und allem zu erlernen, das ist jetzt kein Akt von heute auf morgen vielleicht. Aber das Lesen der Buchstaben ist keine große Sache. Also derjenige, der jetzt die Buchstaben nicht lesen kann, inshallah setzt man sich zusammen mit einem, der dann bei den Lauten korrigiert. Es ist keine große Sache und auch jetzt, dieses Mal in Deutschland habe ich auch in Köln bei uns mehrere Leute gesehen, die das auch in ein, zwei Wochen dann auch geschafft haben. Natürlich liest man dann nicht wie ein Rezitator ein Koranlehrer, aber man kriegt die Laute auf jeden Fall schon mal hin und diese Flüssigkeit kommt dann natürlich mit der Erfahrung, mit Schritt für Schritt. Aber man sollte sich halt nur einen suchen, der halt die Laute halt ordentlich rausbekommt, also die nicht falsch weitergibt. Das ist zum Beispiel jetzt, es gibt natürlich nicht das Dhamma, die Kurzvokal, dass das U ist natürlich nicht Ü, ne? Also solche Sachen. Also dann nimmt man sich dann einen Lehrer, der dann auch die Laute dann so halt rausbringt, wie das dann sein sollte, ne? Und lernt das. Weil es soll ja Antrieb sein. Wie gesagt, das ist eine Sache, die man in ein, zwei Wochen lernen kann. Ohne jetzt, so nach dem Motto, sich Urlaub zu nehmen, 24 Stunden da dran zu sitzen, sondern jeden Tag 20 Minuten, eine halbe Stunde sich damit zu befassen. Dann ist man sicher. Ich bin sicher, in zwei Wochen fertig. Man kann dann schon ein bisschen anfangen zu lesen. Und derjenige, dem es schwerfällt, den Koran zu lesen, derjenige, der eine Seite liest, der kriegt noch mehr Belohnung als der gut lesen kann und dann eine Seite gelesen hat. Das ist auch natürlich Antrieb. Und wie viele von diesen von schlechten Taten, die man hat, kann man dann dadurch auch, wieder gut machen? Der Prophet hat ja gesagt, lass der schlechten Tat eine gute folgen. Und wenn wir dann Yawm al-Qiyamah dastehen, das werden die Wagen aufgestellt und wir haben all diese Schlechtigkeiten auf der einen Seite, dann werden wir uns nach solchen Sachen sehen. Und das ist eine leichte Sache. Wir haben gesagt, Allah zu erwähnen oder den Koran zu lesen. Also man muss sich nicht mal bewegen. Man sitzt da und macht diese Sache und kriegt große Belohnung. Und das ist sogar so leicht gemacht von Allah in seiner Barmherzigkeit, dass man sogar mehr Belohnung kriegt, als vielleicht eine andere Tat, die sogar schwerer wäre, zu spenden oder woanders hinzugehen. Aber jetzt zurück zum Thema. Also wir haben gesagt, das beste Dhikr ist der Koran. Darüber hinaus aber ebenfalls das beste Dhikr in Hadithen ist etwas, was in Surat Kaf, also ich denke, einige lesen das vielleicht freitags, also es ist Sunnah, das freitags zu lesen, diese Sure. Und da kommt im 46. Vers in Surat Kaf vor, Allah sagt, oder ich mache auf Arabisch, Al-Malu wal-Banuna zinatul hayatul dunya, zinatul hayatul dunya, wal-Baqiyatul salihat, khayrun inda rabbika thawaban wa khayru amala. Also die Al-Malu wal-Banun, also der Besitz und die Nachkommenschaft, sind die Schönheiten dieses Schmuck des diesseitigen Lebens. Das Bleibende aber, die rechtschaffenen Werke, so ist es hier in der Bubenheim-Übersetzung, sind die bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. Also das Bleibende, also al-Baqiyatu Salihat, also diese Formulierung hier im Originaltext, gilt es zu interpretieren. Und die Sahaba haben das so verstanden, diese Baqiyatu Salihat sind vier Worte. Das sind vier Worte. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Also besondere Formen des Dhikr. Und es kommt in den Hadithen vor, von Muslim überliefert. Da hat der Prophet s.a.w. gesagt, das Beste, das beliebteste Wort, also die beliebteste Rede bei Allah subhanahu wa ta'ala, sind viererlei. Also vier Worte. Und es schadet nicht, es ist egal, mit welchem man anfängt. und er nennt diese vier. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilallah, wa Allahu Akbar. Jetzt könnte sich ein... Also vom Raum. Genau. Jetzt könnte man sich aber die Frage stellen. Wir haben jetzt gerade gesagt, das beste Dhikr, also die beste Rede ist der Koran. Und in diesem Hadith heißt es doch, die beste Rede sind diese vier Aussagen. Subhanallah. Das könnte man sich jetzt fragen, so nach dem Motto, wie ist das jetzt gemeint? Erst Koran und dann das wahrscheinlich. Noch nicht mal, also es ist sogar noch einfacher, denn in einer anderen, dieses selbe Hadith kommt auf einem anderen Überlieferungsweg, kommt das vor, dass der Prophet sozusagen sagt, das Beste, also die beste Rede bei Allah ist vier und, der Wortlaut ist ja länger, und diese vier sind vom Koran. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Also es ist nicht nur indirekt erwähnt mit dem Baqiyat al-Salihat zum Beispiel, sondern Subhanallah oder Alhamdulillah und auch die auch natürlich La ilaha illallah, diese Worte kommen die ganze Zeit im Koran auch vor. Das ist damit gemeint. Also es ist kein Widerspruch. Und sowieso natürlich gibt es in der Religion niemals Widersprüche. Es kann sein, dass eine Überlieferung natürlich nicht authentisch ist. Sowas kann sein. Aber jetzt zwischen authentischen Überlieferungen kann es niemals einen Widerspruch geben. Und deswegen sind die natürlich immer zusammenzubringen. Und wenn das jetzt im Verständnis gerade nicht möglich ist, fragt man jemanden, der etwas mehr Wissen hat. Also diese vier Wörter sind die besondersten. Und da spricht jetzt hier der Autor, auf den ich gerade hingewiesen hatte, Abdullah Zakir, spricht da mehrere Kapitel jetzt nur über Überlieferungen, die über diese Belohnung sprechen. Aber eine können wir vielleicht nehmen, dass der Prophet s.a.w. bei seiner Himmelsreise hat er dort Ibrahim a.s. getroffen, den Propheten. Und der hat zu Muhammad s.a.w. gesagt, grüß deine Oma von mir, also gib den Salam von mir und sag denen, dass der Paradiesboden einen schönen, leicht besehbaren Boden hat. Und dass diese Aussagen, diese vier, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dass die eine Saat sind für den Paradiesboden. Und das kommt auch in vielen anderen Hadithen nochmal raus. Zum Beispiel bei Subhanallah, also eine Form, also wenn man sagt Subhanallah wa bihamdi, wird einem eine Palme im Paradies gepflanzt. Also all das kommt speziell in Hadithen vor, also was. Das, genau, also wer das sagt, also nicht jetzt 100 Mal oder so, sondern wer das sagt, heißt es im Hadith, also einmal. Also im Grunde genommen kann man nie genügend Dhikr machen. Richtig, genau. Zum Beispiel mache ich das nämlich, wenn ich mein Gebet mache, mache ich nach dem Sunnah-Teil Dhikr, ja, und nach dem Fars-Teil. Nach beidem mache ich Dhikr. Also schadet nicht, ne? Oder? Meinst du jetzt, wenn du zum Beispiel beim Dhuhr-Gebet jetzt Sunnah-Gebet hast, ja, vorher, genau, und danach noch... Ja, also du kannst Allah erwähnen, aber jetzt nicht diese bestimmten Formen, jetzt zum Beispiel 33 Mal Subhanallah oder so. Ne? Also das ist einfach nur der Rahmen. Also man kann immer in jeder Freizeit, also wo man gerade sitzt, sagst du zum Beispiel Subhanallah, aber jetzt dem keine bestimmte Anzahl oder keine bestimmte Zeit geben. Weil so verändert man diese Handlung und dann werden das Neuerungen und so. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, zum Beispiel jetzt speziell am Morgen, jetzt beispielsweise vom Morgen ist ja überliefert, beispielsweise 100 Mal Astaghfirullah wa atubu ilayhi zu sagen, zum Beispiel. Dann sagen wir nicht zum Beispiel, ja, immer so um 3.15 Uhr zum Beispiel 113 Mal sagen wir dann zum Beispiel, das wäre dann schon eine Neuerung. Auch wenn das Allah preisen an sich eine gute Sache ist. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel, aber allgemein zwischen Adhan und Iqama Dua zu machen, allgemein, also wenn du diese Zeit hast, wenn du in der Moschee bist beispielsweise und da wurde Adhan gerufen, das ist ja auch die von den Zeiten, wo Dua angenommen ist. Ne? Also das darf man nicht vergessen, das kann man auch ausnutzen für Allah, um zu bitten. Zwischen Adhan und Iqama. Ne? Also da kann man das auch nochmal dazu nützlich. Das ist die beste Zeit für Dua, ja? Also gehört zu den Zeiten, wo es angenommen ist, genau. Ne, also das ist natürlich da noch eine besonders gute Sache. Die Duas kann man dann auch, ja, Duas kann man ja sowieso immer auf seiner eigenen Sprache sprechen. Ne? Die muss man ja jetzt nicht auf Arabisch, ist noch besser, wenn sie kann, aber man kann auch die Duas auf... Also Bittgebete und auch das Allah erwähnen, allgemein, ist ja eine Form von Ibadah. Und die vollkommenste Ibadah, keiner hat Allah besser gedient als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und auch so sind seine Bittgebete und seine Allah-Preisung natürlich die vollkommenste Art und Weise. Man kann das nicht besser machen als diese Art und Weise. Man kann nicht noch was dazu dichten oder so. Und es gibt, ich weiß, was du meinst. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach Sachen von Dunya, Bittgebete, also du möchtest etwas, was von Dunya, das ja auch nicht verpönt, wie das manche Leute vielleicht falsch verstehen, oder auch in anderen Religionen, habe ich öfter von Christen gehört, dass das was Schlechtes wäre, Gott um zum Beispiel jetzt Essen zu fragen oder so. Ne? Also Dunya-Sachen. Und das ist im Gegenteil. Denn Allah sagt ja im Koran, fordert sogar auf, dass man ihn fragt. Und das ist dann eine gute Handlung. Allah sagt, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Also Allah sagt, fragt ihn, also bittet ihn, so wird er euch erhören. Ne? Also deswegen, wir fragen um alles. Und es ist von Salaf überliefert, dass die um Salz irgendwas mitgebeten haben. Natürlich nicht um Sachen, die haram sind. Aber man fragt, wen soll man fragen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das macht man. Und das kann man auf seiner Sprache machen, natürlich, wenn man das da nicht kann. Was ich jetzt nur meinte, die vollkommenste Art und Weise, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise Dua-Sachen, die im Koran und in der Sunna überliefert sind, die sind oft umfassend. Und umfassen viele Unterbereiche. Zum Beispiel, wenn du sagst, das Dua von Ibrahim a.s. aus Surat Baqarah, wenn du sagst, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wenn du darüber nachdenkst, hast du damit um alles schon gebeten eigentlich auch. Also, oh Allah, gib uns Gutes im Diesseits und im Jenseits und bewahr uns vom Höllenfeuer. Das umfasst doch alles. Alles Gute in Dunya, alles Gute im Jenseits und bewahr uns vom Höllenfeuer. Ne? Also solche Sachen sind umfassend und deswegen ist das auch vorzuziehen und die beste Art und Weise. Man kriegt dann noch die zusätzliche Belohnung, dass man dem Propheten auf die Art und Weise halt gefolgt ist, wenn man das so bittet, wie er halt auch bittet. Auch jetzt beim Bitten. Außer wenn man jetzt eine bestimmte Sache, das ist nicht verboten natürlich. Aber ich meine, man kann auch Dua sich damit befassen und dann so ein oder anderes Bittgebet lernen und das dann in seinem Alltag halt einbinden. Und man wird dann bestimmt auch noch ein besseres Resultat kriegen, also spätestens halt durch die Belohnung halt im Jenseits, weil der Prophet das dann hat so gemacht, der weiß am besten, ne, auf welche Art und Weise was zu machen ist. Ja, wie gesagt, natürlich, Dhikr und auch Dua, das sind Ibadah-Handlungen. Und Ibadah-Handlungen, und wir haben ja gesagt, Dhikr ist die größte Tat überhaupt. Deswegen natürlich ist es uns überliefert, wie wir auch Allah zu preisen haben. Denn es ist alles anderes in der Religion auch der Toilettengang, alles ist in unserer Religion halt erklärt. Kleinere Sachen. Also erst recht natürlich ist so eine große Sache erklärt. Also es ist natürlich Unsinn, wenn jemand heute sagt, nach dem Motto, irgendwelche Neuerungen für notwendig hält im Dhikr. Die Religion ist vollkommen und das ist eine gottdienliche Handlung und da brauchen wir keine Veränderung vorzunehmen. Das ist schon so, wie es überliefert ist, vollkommen und vollkommener geht es natürlich nicht. Und wie gesagt, wenn schon kleinere Sachen überliefert sind, halten wir uns erst recht an dieser Sache natürlich, an den Faden der Rechtleitung. Und wir haben hier vier Wörter gesagt, die größten sind. Also, welche waren das? Also, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wobei jetzt, wenn man das sagt, auch die Reihenfolge jetzt nicht relevant ist, wie im Hadith rauskommt. Und ich wollte nur über eins ein wenig sprechen, denn das Wissen darüber ist natürlich die Grundlage von allem überhaupt. Denn der Grund für die Entsendung der Propheten oder für die Schöpfung überhaupt und für alles, das Gewaltigste, was es überhaupt gibt, ist natürlich das Wort La ilaha illallah, die Shahada, das Glaubensbekenntnis. Und auch die erste Säule im Islam und die Sache, durch die man in den Islam eintritt. Und auch natürlich die wichtigste Sache damit in der Religion. Und da gibt es natürlich auch viele, viele, viele Beweise dafür. Denn die Salaf haben das auch so verstanden. Sufyan ibn Uyayna, einer der großen Gelehrten, also von den ersten Generationen, der hat auch gesagt, es gibt keine größere Ni'ma für jemanden, als dass jemand diese Sache, La ilallah, richtig versteht. Denn La ilallah ist ja nicht einfach ein Wort auf der Zunge. Also, La ilallah hat auch seine Bedingungen. Und deswegen wurden, wie gesagt, mit dieser Botschaft wurden ja auch alle Propheten gesandt. Denn in der Gesetzgebung haben sich ja Sachen geändert. Wir wissen ja, dass die Scharia von Moses, die er gebracht hat, oder andere Gesetzgebungen, die vorher da waren, die ist nicht in jedem einzelnen Unterpunkt, ist sie übereinstimmend mit dem, was danach kam. Es wurden manche Dinge manchmal aufgehoben oder dazugenommen. Aber das war nicht gleich. Aber ein Punkt, und das ist die Grundlage, war immer gleich, und das ist La ilallah. Und natürlich, deswegen wurden auch die Propheten, wie gesagt, gesandt, und viele Verse deuten darauf hin, in Surat Anbiya, Vers 25 zum Beispiel, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَعْبُدُونَ. Also wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, ohne dass wir ihm eingegeben haben, also ihm offenbart haben, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, mir, sagt Allah, so dient mir. Und auch für den Schöpfungsgrund natürlich, unter anderem der Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Also ich habe die Djinn und die Menschen nicht erschaffen, außer dass sie mir dienen. Also, und was heißt dieses Dien? Also immer best, die Sahaba haben es am besten verstanden, und immer best hat gesagt, das heißt vereinzigen, also der Tawhid, also dieses Vereinzigen, dieses La ilallah, das ist damit gemeint. Und deswegen ist natürlich dieses, logischerweise von diesen vier wiederum, das Gewichtigste. Also wir haben ja angefangen, wir wollen besondere Sachen lernen. Wir haben ja gesagt, was sind die besten Taten überhaupt? Allah preisen. Wir haben gesagt, was ist das beste Dhikr? Koran. Und von diesem sind vier besondere Worte, und von diesen vier Worten etwas ganz Besonderes ist La ilallah. Darauf wollte ich hinaus, und das ist der Punkt. Chat Alanis gehört, dass der Bruder Mas'ud Und der ist ja auch viel weiter, Allahumma barik, dass er gestern schon über die zerstörenden Faktoren von La ilaha illallah, also was dieses Glaubensbekenntnis auslöscht, schon gesprochen hat. Deswegen werde ich da nicht großartig noch drauf eingehen, weil das wäre hier ein bisschen vom Stoff noch gewesen. Und zwar, dieses La ilaha illallah ist auch an vielen Stellen im Koran, also nicht in dieser Formulierung, nicht nur La ilaha illallah, ist erwähnt. Und zum Beispiel in Surat Ibrahim, Vers 24, heißt es dort, siehst du nicht, also Allah sagt eine ungefähre Bedeutung, siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? Es ist wie ein guter Baum, dessen Wurzeln fest sitzen und dessen Zweige in den Himmel reichen. Also es ist wie ein guter Baum. Also das Gleichnis eines guten Wortes. Was ist hier mit diesem guten Wort gemeint? Allgemein ein gutes Wort. Die ist hier mit La ilaha illallah gemeint. Unter anderem. Das ist auch zu wissen. Dann in Surat Maryam, Vers 87. Ich blätter hier immer, weil ich berufe mich lieber auf die Übersetzung, bevor ich jetzt alles hier selber übersetze. Vers 87. Und zwar sagt hier Allah subhanahu wa ta'ala, verfügen Sie nicht über die Fürsprache außer demjenigen, der vom Allerbarmer eine diesbezügliche Verpflichtung entgegengenommen hat. Also ein Bund, ein Bündnis, ein Ahd ist im Arabischen hier der Wortlaut. Und dieses Bündnis, was Bedingungen für die Fürsprache auch Siyam Qiyamah, das haben Ibn Abbas und andere Sahaba so verstanden, dass damit La ilaha illallah, das ist das Glaubensbekenntnis, La ilaha illallah gemeint ist. Zum Beispiel auch eine Stelle. Außerdem in Surat Naba, also in die sozusagen erste Sure von Juz Amma, da heißt es in einem Vers, also und zwar im Vers 38, um genau zu sein mit der Nummer, am Tage, da der Geist und die Engel in Reihe stehen, sie werden nicht sprechen, außer wem der Allerbarmer es erlaubt und wer Richtiges sagt. Also Qala Sawaba, also im Arabischen. Und dieses Sawab, also dieses Richtige, das haben unter anderem Ibn Abbas zum Beispiel, haben das auch so interpretiert, dass damit La ilaha illallah gemeint ist. Und Ikrimah zum Beispiel auch, von den Sahaba. Denn wir gehen natürlich auch immer im Verständnis von Koran und Sunna auf diese Leute zurück, denn die waren mit dem Propheten zusammen und die wissen am besten, was mit welchen Sachen gemeint ist. Also La ilaha illallah hat viele, viele, viele Stellen, wo es auch sinngemäß auch im Koran halt darauf hingewiesen wird. Zum Beispiel in Surat Naml, Vers 89 und Qasas 84. Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. Wer mit einer guten Tat kommt, dem wird mit etwas noch Besserem vergolten. Und hier haben auch Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Huraira und Ikrimah haben gesagt, und andere Sahaba, die haben gesagt, was ist dieses Gute, mit dem man Yawm Qiyamah kommt, das Beste, diese Hasana, diese gute Sache ist La ilaha illallah, dieses Bezeugnis. Also sehen wir, wie gewichtig diese Sache ist. Das ist der Kern überhaupt von der Religion allgemein. Und die wichtigste Sache, und nicht umsonst auch die erste Säule im Islam. Dadurch treten wir ein, dafür ist die ganze Welt erschaffen. Und auch dazu rufen wir als erstes auf. Das ist auch wichtig. Denn heutzutage wird ja auch manchmal gesagt, so nach man ja über diese Angelegenheiten von Tawhid, was jetzt diese Aussage beinhaltet. La ilaha, ich verleine alles, was angebetet wird, also der Kufr gegenüber allem, was angebetet ist, aus Allah. Illallah, dann die Bestätigung, dass ich nur an Allah glaube. Also sogar erst die Verneinung und dann die Bestätigung. Dass dieses Verständnis zu Spaltungen führt. Das sagen manche Leute heutzutage. Die sagen, ja, wir einen uns lieber auf anderen Sachen, wo wir uns einig sind, und wir sprechen nicht über solche Punkte, wo wir uns dann uneinig sind. Aber diese Regel gibt es nicht. Das hat keiner in den ersten Generationen so gemacht. Und im Gegenteil, das ist die Bedingung für alles. Wenn das Haus nicht auf diesem Punkt aufgebaut ist, was ist das dann für ein Fundament? Das ist ein falsches Fundament. Nicht umsonst. Die Säulen des Islam, was heißt eine Säule? Eine Säule ist etwas, die etwas trägt. Und diese Säule bricht das ganze Haus zusammen. Und diese erste Säule, das ist natürlich auch einstimmig unter den Gelehrten, also wer natürlich nicht diesen Tawhid hat, wer ohne diese Sache eingetreten zu sein, das ist natürlich dann kein Muslim, ne? Also diese Bedingung. Bei allen anderen Säulen gibt es ja die Meinungsverschiedenheit. Aber das ist die erste wichtigste Säule, ganz klar. Und auch zu diesem Wort gibt es Hadithe, die darauf hindeuten, wie besonders dieses Wort ist, La ilaha illallah. Yawm al-Qiyamah wird ein Mann kommen, und mit dem wird abgerechnet, also wie mit uns allen abgerechnet wird. Und diesem Mann werden 99 Register vorgetragen und jedes Register ist so groß, wie der gucken kann. Also riesige, riesige Register werden hergebracht und jedes Register ist vollgeschrieben mit schlechten Taten. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu dem sagen, leugnest du etwas davon? Dann sagt er nein. Nein, o Herr, ich leugne gar nichts davon. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hast du eine Entschuldigung dafür? Dann sagt er nein. Oder hast du eine gute Tat noch, die du bringen kannst? Dann sagt er nein, ich habe gar nichts. Und dann sagt Allah, doch, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu demjenigen dann, doch, du hast eine gute Tat und es wird heute keinem Unrecht getan. Und dann wird eine Karte gebracht, eine Karte, also nicht so ein Riesenregister, eine normale Karte wird gebracht, darauf steht La ilallah, weil dieserjenige das Glaubensbekenntnis halt gesagt hat. Und diese Karte, also derjenige denkt sich dann, was soll ich jetzt mit so einer Karte gegenüber solchen Registern? All diese Register werden in eine Waagschale gelegt, auf der einen Seite, auf der Seite der schlechten Taten, und La ilallah wird auf der anderen Seite in die Waagschale gelegt und überwiegt. Und wird diesen ganzen schlechten Taten, wird diese schlechten Taten aufwiegen. Wie gesagt, 99 volle Register hat in diesem Fall diese Person gehabt. Und eben ähnliche Aussagen gibt es auch, das Beispiel, das der Prophet zum gesagt hat, dass schon der Prophet Noah, also Noah a.s., hat seinem Sohn befohlen, hat gesagt, ich befehle dir La ilallah, denn dieses, wenn du La ilallah in eine Waagschale legen würdest und das ganze Universum, Himmel und die Erde in die andere Waagschale, dann würde La ilallah überwiegen. Denn das ist der Grund für die ganze Schöpfung und der Kern für die ganze Schöpfung. Und darauf muss man sich besinnen. Und das ist das Erste, was wir für uns selber natürlich wollen, damit wir auch mal gerettet sind. Denn wir wissen ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles andere verzeiht. Oder auch nicht, aber zumindest nicht ewig dafür bestraft. Also wir wissen ja, wer ohne Schirk kommt, der geht. Wir haben ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht für ewig in die Hölle gehen. Auf keinen Fall. Denn Allah bricht sein Versprechen nicht. Wer nicht mit der Beigesellung kommt. Und es gibt Verse natürlich, die auf die Gewaltigkeit von Schirk hindeuten. Denn Allah sagt im Koran, Innahu may yushrik billah, also das ist in Surat Ma'idah, glaube ich, also dass Isa das gesagt hat, Jesus, Innahu may yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-Jannah. Wer Allah beigesellt, dem hat Allah das Paradies als haram erklärt. Und auf einen anderen Vers, das ist vielleicht noch klarer, also inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Also Allah verzeiht nicht, dass ihm beigesellt wird, aber er verzeiht was geringeres als das, was darunter ist, was geringeres als das, wem er will. Und damit, das könnte man sagen, ja, was mit Kufr? Nämlich Kufr ist nicht geringer als das. Kufr ist wie Schirk von der Gewichtigkeit. Deswegen ist es kein Widerspruch. Also Schirk und Kufr und alles, was geringer ist als das. Wenn wir mit diesen Sünden kommen, wie gesagt, wir haben vorhin Alkohol oder was auch immer als Sünden halt genannt. Wenn wir mit diesen Sünden kommen, ja, um Qiyamah, es ist bei Allah, ob er uns einfach verzeiht, dem, den er will, verzeiht er und er geht direkt durch. Und derjenige, dem er nicht verzeiht, muss in die Hölle, um gereinigt zu werden von diesen Taten. Und Allah weiß in seiner Gerechtigkeit was und Weisheit, mit wem er was macht. Aber er bleibt auf keinen Fall für immer, auf keinen Fall. Deswegen, das deutet auch nochmal natürlich auf diese Gewichtigkeit hin, für uns selber und für andere, auch in der Dauer, weil jeder hat ja in seinem Umfeld auch mal Leute, denen er den Islam erklärt und so weiter. Und da braucht man gar nicht viel diskutieren, auch jetzt heutzutage über irgendwelche Gesetzgebungen, über zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, ja, soziologische Vorteile von Alkoholverbot oder Kopftuch oder so. Ja, natürlich hat das, gibt es auch heute Kuffar, die es bestätigen. Aber letztendlich wollen wir ja, wir müssen es vor Augen halten, wir reden hier über Hölle und Paradies, wir reden ja nicht über Schokolade essen oder so. Und das ist eine wichtige Sache. Und diese Sache wünschen wir natürlich, dass der andere aufs Paradies kommt und dass er nicht in die Hölle kommt. Dass ihm das erspart bleibt. Und deswegen geben wir dem natürlich das Wichtigste zuerst. Und das, wir erklären dem das Wichtigste, weil wenn er all das akzeptiert, wenn einer denkt, zum Beispiel Alkohol oder all diese Verbote akzeptiert, oder dass es was Schönes ist, sich 5-mal am Tag hinzustellen und ein Gebet zu verrichten, aber wenn derjenige Schirk hat, also wenn derjenige kein Tawhid hat, dieses Glaubensbekenntnis nicht vollständig ist, dann bringt ihm das ja nichts. Deswegen arbeitet man den Prioritäten entsprechend als allererstes da drauf. Das muss man natürlich immer wieder dran denken. Und auch die Dauer muss ja auch sowas aufgebaut sein. Und das daran erinnert man sich natürlich. Ganz kurz noch dazu, also es ist im Grunde genommen auch die einzige Rettung auch für die Kuffar, dass sie wenigstens das Glaubensbekenntnis sprechen, auch wenn sie so weiterleben wie bisher praktisch, aber Hauptsache sie haben schon mal das Glaubensbekenntnis verinnerlicht, also das ist natürlich... Also jetzt, du meinst jetzt diese Alltagssachen, Alkohol oder Sena oder so, selbst wenn er das machen würde, aber solange er kein Schirk hat, das ist das Wichtigste, ne? Genau, oder zum Beispiel meine Frau heute, die ist auch Katholik und ich bin schon seit Jahren Muslim und gerade heute, das ist witzig, weil wir jetzt darüber sprechen, gerade heute haben wir das zu ihr gesagt, die ist im Grunde genommen eine gute Frau, sie ist eine Roma, eine russisch-polnische Zigeunerin. Okay. Und das ist eine gute Frau, eine häusliche Frau, hat auch dieses bestimmte, wie sagt man, Keuschheit. Keuschheit auch und so weiter. Und da habe ich zu ihr gesagt, und da habe ich ihr gesagt, heute glaubst du dann an Gott und so weiter. Hat sie, mittlerweile hat sie schon ein bisschen was von mir mitgekriegt. Und dann meinte sie, ja, und dann glaubst du dann auch an den letzten Propheten und Gesandten Mohammed. Und meinte sie, ja, glaube ich auch. Dann meinte sie, dann gib doch wenigstens mal das Glaubensbekenntnis ab. Und dann kannst du ja erstmal so weiterleben wie bisher. Dann hast du aber wenigstens, also wenn du es bestätigst, hast du schon mal das Glaubensbekenntnis abgegeben. Schon mal. Ja, es ist besser als nichts, natürlich, auf jeden Fall. Das ist die grundlegende Sache und das rettet zumindest vor der ewigen Strafe. Das wird, die anderen Sachen werden natürlich nicht halal, die bleiben haram, aber wie du gesagt hast, ohne diese Sache ist alles vorbei, ne? Ohne diese Sache. Deswegen zum auch ein Sünder. Manche Leute haben diese Schubba, also dieses Problem, also im Kopf von manchen Muslimen, die sagen, also auch arabische, richtig, genau, manche arabische Leute oder türkische Leute sagen auch manchmal, die sagen, ja, ich kann noch nicht beten, ich kann noch nicht immer zur Moschee gehen, so, ich habe eine Freundin, ich habe dies, ich habe das und ich mache diese und jene Sünde, ne? Aber das ist natürlich Quatsch, das ist vom Teufel. Der Teufel trickst die aus. Weil natürlich, dem Prioritäten entsprechend, erstmal dieses vom Schirk sich zunächst erstmal fernzuhalten. Derjenige, der das macht, und im Fall des Muslims, der dann betet, um ganz sicher zu sein, weil das ist ja meines Verständnisses bei den Gelehrten, der hat doch schon mal einen großen, festen Griff ergriffen. Also derjenige, das ist auf jeden Fall besser als alles andere. Vielleicht verzeiht Allah demjenigen sogar und uns nicht. Also das, wir wissen es nicht, Allah weiß es. Also er hat auf jeden Fall schon mal diesen Bund, der den vom ewigen Feuer schützt. Und das ist natürlich eine große Sache. Und hier vielleicht noch gerade der Punkt, weil bei den Kuffar, ist das ja öfter so, dass die sagen, ja, guter Mensch. Zum Beispiel nach dem Motto, der und der macht keinen Unzug, ja. Zum Beispiel. Ne? Also dieses guter Mensch. Also das ist natürlich, da vergessen die einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar guter Mensch, es gibt ja Zulm gegenüber anderen Menschen. Und es gibt Zulm gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das darf man nicht vergessen. Also Unrecht. Zulm ist Unrecht. Genau. Unrecht. Und natürlich ist der Sohn gegenüber dem Schöpfer, der alles, einem alles gegeben hat, auch die Menschen, die im Umfeld hat und alles. Alles. Das ist noch schlimmer als der Sohn gegenüber anderen Menschen. Deswegen haben wir manchmal den, ne, da haben wir manchmal den guter Mensch, Typen hier von nebenan, so nach dem Motto, der lügt noch nicht mal, so viel, wir haben Muslime, die lügen den ganzen Tag. Der ist kein Muslim, ne? Aber der lügt nicht, der klaut vielleicht nicht und bringt sowieso keinen um und trinkt vielleicht sogar keinen Alkohol oder wie auch immer. Das ist manchmal vielen Deutschen so, dass sie im Grunde genommen einige gute Charaktereigenschaften haben. Vor allem, wenn die etwas bisschen mit dem Christentum halt sich verbunden fühlen, so ein bisschen, ja. Haben die meistens diese Sachen gar nicht. Aber die sagen dann, ja, ich bin doch ein guter Mensch. Aber der hat was vergessen, dieserjenige. Was ist denn zwischen mit deinem Verhältnis gegenüber, deinem Unrecht, was du Allah gegenüber machst, dass du ihm beigesellst? Was das größte Unrecht von allen Unrechten ist, was wir gesagt haben. Und das sollte, das kann man, daran kann man ihn erinnern. Und wenn er ein sauberes Herz hat, wird er dann vielleicht auch nachdenken und dann auch weiterkommen. Und wir haben auch einen Punkt, wie die Gewichtigkeit von La ilaha illallah. In einem Hadith, der in Bukhari überliefert ist, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit Abu Huraira. Und Abu Huraira hat nach denjenigen gefragt, die Yawm al-Qiyamah am meisten Anrecht für seine Fürsprache haben. Dann hat der Prophet zusammen gesagt, ich dachte schon, es wird gar keiner mehr danach fragen. Nach dieser Sache. Abu Huraira hat ihn gefragt. Und dann hat der Prophet zusammen gesagt, die Yawm al-Qiyamah am meisten Anrecht haben an meine Fürsprache, das sind diejenigen, die La ilaha illallah aufrichtig von ihrem Herzen sagen. Da haben wir auch wieder, wenn wir das wissen, wieder einen Schritt vorwärts gemacht. Denn heutzutage gibt es ja auch Leute, die Fürsprache von besonderen Menschen oder gar den Propheten sallallahu alaihi wasallam von Gräbern abhängig machen. Die genau das Gegenteil behaupten, was La ilaha illallah widerspricht sogar. Ne? Und hier, dieser Hadith ist ja deutlich, oder nicht? Ne? Also der Hadith ist deutlich und das ist authentisch und der ist ein Beweis für das Gegenteil. Das sei uns auch noch hier eine Sache, die wir beachten. Und natürlich ein bekannter Hadith, dass der Iman, dass der Glaube aus über 70 Punkten besteht. Warum sage ich über 70? Weil das im Arabischen heißt Bid'un. Das ist eine unbestimmte Zahl zwischen 3 und 9, beziehungsweise 3 und 10. Das heißt also 73 bis, kann man sagen, 79 Punkte. Ne? Er besteht aus so und so vielen Teilen. Und der höchste von diesen Teilen ist La ilaha illallah. Die Aussage La ilaha illallah ist der größte Punkt von diesen Teilen des Glaubens. Und der niedrigste, was hier, um den Hadith zu Ende zu führen, ist, dass auch das aus dem Weg räumen von Dreck und Gegenständen, also die einen hindern auf dem Weg. Genau. Das hierzu, also das reicht ja schon eigentlich, um die Besonderheit von La ilaha illallah halt, hervorzubringen. Und das ist auch etwas, natürlich weiß man die meisten von diesen Punkten. Man denkt sich dann, ja, warum müsste man dann zum Beispiel immer zu diesen Sitzungen zusammenkommen, um manchmal sogar Sachen zu wiederholen? Aber auch selbst Gelehrte, die natürlich noch tausendmal mehr wissen als wir, wiederholen grundlegende Sachen. Oder ein bestes Beispiel ist Koran auswendig lernen. Das wird auch die Leser, die schon seit 50 Jahren in einer Moschee vorbeten, auswendig, die lesen vom Mushaf, lesen ab, weil solche Sachen festigen. Und Dhikr ist auch das Erwähnen und auch das sich erinnern. Also wir wiederholen die Sachen, damit wir uns auch immer daran erinnern. Das ist auch schon ein schlechtes Zeichen, wenn wir uns selber sagen, ach, ich weiß dies schon, ich weiß jede schon. Und das gehört auch nicht zum islamischen Charakter. Dass man zum Beispiel sagt, wenn man etwas hört, ach, kenne ich schon oder so. Das ist, dann hast du es eben zweites Mal gehört, wo ist das Problem? Genau, es schadet nicht und wie gesagt, das Zusammenkommen schadet sowieso nicht, selbst wenn man gar nichts Neues gelernt hat. Aber es ist, ich wollte halt, weil wir hier zum ersten Mal auch so zusammenkommen, auch über die möglichst wichtigste Sache sprechen. Wir haben gesagt, die beste aller Taten, Dhikr. Das beste aller Dhikr, Koran, und die beste Aussage davon, La ilaha illallah. Also das, ich wollte das sozusagen den Prioritäten entsprechend vorgehend darüber sprechen. Dann hat natürlich dieser Hadith eben auch noch einen Punkt gehabt. Wer ist derjenige, der das meiste Anrecht auf das Paradies hat? Und wer ist derjenige, wem das Yawm Qiyamah nützt? Derjenige, der La ilaha illallah sagt, also da hat Hasan al-Basri, übrigens also einer der größten Gelehrte der Tabi'in, also er hat noch Sahaba getroffen, auch welche, die in der Schlacht von Badr dabei waren. Hasan al-Basri hat gesagt, die Leute sagen immer, wer La ilaha illallah sagt, geht ins Paradies. Aber ich sage, wer La ilaha illallah richtig aufrichtig vom Herzen sagt und dem seine Rechte gibt, diese Aussage seine Rechte gibt, der geht ins Paradies. Das ist natürlich auch noch eine Feinheit, die man erwähnen muss, denn es könnte ja einer sagen, ja gut, im Hadith heißt es von der Zunge, dann kann ja auch ein Kafir sagen, La ilaha illallah einfach. So einfach ist es natürlich nicht. Logischerweise ist damit das Herz gemeint und deswegen hat La ilaha illallah auch Bedingungen. Und La ilaha illallah ist ja der Schlüssel des Paradieses, haben wir gesagt. Und dieser Schlüssel, so sagen auch die Salaf, wie bei einem Schlüssel, wie wir heute einen Schlüssel haben, die Tür öffnet sich nicht, wenn der Schlüssel nicht die Zähne hat, die auf das Schloss passen. Also ein Schlüssel mit den entsprechenden Zähnen. Und was sind diese Zähne? Die Bedingungen von La ilaha illallah. Das Herz. Also das sind die Bedingungen von La ilaha illallah, damit dieses Schloss sich öffnet, das Paradies, damit wir von denjenigen sind, dieses Paradies betreten können und damit dieses Gleichnis mit dem Schlüssel auch eintrifft. Wa alaikum salam. So ist in einer anderen Aussage, auch über Hasan al-Basri, ist auch wichtig, diese Namen auch zu kennen. Also, denn das sind Gelehrte, denn heutzutage kennt man ja berühmte Persönlichkeiten aus irgendwie, von was weiß ich wo. Oder aber zum Beispiel, heutzutage auch Muslime oder auch nicht Muslime. Aber heutzutage, wer sind die bekanntesten Personen der Welt? Irgendwelche wahrscheinlich Sänger oder Fußballspieler oder Sportler. Also zum Beispiel, jeder kennt sogar die Familie wahrscheinlich von, wer weiß, wer die Kinder von Cristiano Ronaldo sind oder was weiß ich was, oder aber wissen nicht, wer die Kinder von Mohammed sallallahu alaihi wasallam sind. Also so. Und wer die wichtigsten Personen sind, auch über die verschiedenen Zeitalter, zum Beispiel im Fußball, man kennt die besten Spieler in 70er Jahren oder so, aber man weiß nicht, wer die größten Gelehrten der ersten Generation sind. Deswegen ist es keine Wissenschaftlichkeit, dass man ja sagt, ah, das müssen nur die Gelehrten wissen, wer diese Leute waren früher, also wer Theologe ist. Nein, das hängt natürlich auch mit dem Interesse zusammen. Wenn man wirklich Liebe hat für diese Religion, wenn man sich damit befassen will, dann interessiert einen sowas und man ist gut, sowas zu wissen. Das sind große Leute, das sind auch Vorbilder, diese Leute natürlich. Und Hasan al-Basri speziell, er ist aus der ersten Generation einer der größten Gelehrten aus dieser Zeit und das ist natürlich interessant, wenn man auch weiß, wer diese Person ist. Und wie wir gesagt haben, weil heutzutage kennt man ja alles Mögliche. Und der ist mit einer Person gewesen und die haben eine Frau zu Grabe getragen. Das war eine Beerdigung. Und dann hat Hasan al-Basri den anderen gefragt, was hast du für diesen Tag vorbereitet? Also wenn es bei dir soweit ist, wenn du stirbst. Dann hat er gesagt, seit 70 Jahren sage ich La ilaha illallah. Dann sagt Al-Hassan, also Hasan al-Basri, der sagt, was für eine Ni'ma ist dieser Zeitraum. Also diese 70 Jahre, ist eine große Ni'ma. Aber La ilaha illallah hat seine Shurut, hat seine Bedingungen. Und man muss, also Iyaka, also wehe dir, dass du diese Bedingungen einhältst. Also das erinnert auch nochmal an diese Bedingung, dass es nicht ein bloßes Glaubensbekenntnis ist, dass man sich immer vor Augen hält. Und was diese Punkte sind, also wir lassen mal einen möglichen achten Punkt bei manchen Gelehrten der Geschichte weg. Es sind in der Regel sieben, die halt genannt werden. Und was sind diese sieben Punkte? Also das etwas, wie gesagt, das man wissen sollte. Sieben Bedingungen jetzt, oder was? Sieben Bedingungen für La ilaha illallah, für die Vollständigkeit dieses Bezeugnisses. Denn dieses Bezeugnis, haben wir gesagt, ist ja nicht kein Lippenbekenntnis, sondern es heißt ja auch in der Besetzung, Shahada heißt ja auch ein Zeugnis. Und was ist das für ein Zeugnis, wenn man da nicht sicher ist und wenn man nicht weiß, was das genau bedeutet? Ne? Das ist natürlich, ist ja sowieso klar. Und es gibt so Merksätze, im Arabischen lernen die das meistens auswendig. Da sagen die zum Beispiel, Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabul, wal-inqiyadu fadri ma-akul, wa-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba, wa-faqqaqu Allahu lima-ahabba. Also lernen die zum Beispiel, oder hier der Sheikh hat ein anderes Reimmuster halt hier in diesem Buch aufgezählt. Al-ilmun yaqinun ikhlasun wa-sidqun ma, mahabbatin inqiyadin wal-qabul wal-ha. Also wie auch immer. Auf jeden Fall kann man sich das so als nochmal zum Beispiel so als Reim könnte man das halt vielleicht auswendig lernen, um sich halt das halt immer wieder daran zu erinnern. Denn jetzt könnte man sagen, warum muss man was auswendig lernen? Es gibt ja, wir kennen ja hier aus der Pädagogik, wenn wir hier aufgewachsen sind, eher so verstehen. Man versteht, aber man lernt gar nichts mehr auswendig fast. Also ich bin durch die bis zum Abitur durchgekommen, ohne fast irgendwas auswendig zu lernen, so nach dem Motto. Also du musst ja nur Sachen verstehen, also hier außer hier und da eine Formel, lernst du ja fast nichts auswendig. Aber das hat ja auch mit der Weltanschauung zu tun. Wir Muslime haben ein Buch, was immer richtig bleiben wird. Es macht Sinn, das auswendig zu lernen, aus Koran und Sunna. Es macht Sinn, das auswendig zu lernen. Es ist keine Theorie, die sich verändert. Und alles andere, also die Auffassung von den Kuffar, ist halt immer auf Theorien, die sich andauernd wechseln und verändern, aufgebaut. Und natürlich ist es Quatsch. Stell dir mal vor, du hast 10 Jahre lang irgendein Buch auswendig gelernt, danach sagen die, oh, ist überholt, jetzt ein neues Buch. Hast du umsonst gemacht. Aber das kann natürlich bei uns beim Koran und bei der Sunna, das kann natürlich nicht passieren. Also bei uns ist das keine Theorie. Wie jetzt Evolutionstheorie oder all dieser Unsinn. Also der ja ein langes Kapitel der Menschheit, also in der Vergangenheit, als die große Theorie gesehen wurde. Und jetzt heutzutage siehst du Universitäten in Amerika, Bundesstaaten, wo die jetzt gar nicht mehr lernen dürfen teilweise, weil die überholt ist. Es gibt keine Beweise dafür. Und jetzt, was machst du dann? Da hast du deine ganze Weltanschauung darauf aufgebaut und jetzt merkst du, oh, doch falsch. Deswegen, auf sowas braucht man sich gar nicht so viel stützen, sondern Koran und Sunna sind da die klarsten Sachen. Und kommen wir zu diesen Punkten. Also es sind 7 Punkte. Erstes Elm, also das Wissen. Und das Gegenteil davon ist die Unwissenheit. Und einer der Beweise davon ist natürlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala auffordert, mit Wissen festzustellen, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Also fa'alam annahu la ilaha illa huwa. Illallah. Also das ist zum Beispiel Surat Muhammad, Vers 19. Ich begnüge mich an jedem Punkt immer nur einen Beweis, dass wir halt, weil wir sind ja die Oma des Beweises, aber wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt noch ausführlicher, wir können natürlich auch mehrere bringen. Wenn jetzt zum Beispiel eine andere Jama'a, eine andere Richtung, jetzt sagen wir mal, irgendeine Sekte beispielsweise im Islam kommt und irgendwas anzweifelt und von diesen Sachen, das kann sich jeder irren, auch zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, warum ich sage was Falsches, aber da muss, wie widerlegt man das? Man muss einen Beweis bringen. Und deswegen bringen wir kurz Beweise, aber nur halt ohne ganz ausführlich darauf einzugehen. Also der erste Punkt, Wissen. Was heißt das? Damit ist natürlich gemeint, dass man weiß, was das bedeutet und unter anderem diese Verneinung. La ilaha, damit verneinst du alles andere, was angebetet wird außer Allah. Weil wenn du jetzt sagst, La ilaha, und du gehst zu Gräbern und richtest gottesdienstliche Handlungen aus an denjenigen, der in einem Grab da liegt, oder du machst andere Formen von Ibadah, die an jemand anders außer Allah, dann musst du wissen, dass du das nicht machen darfst, ne? Unwissenheit kann natürlich in Punkten entschuldigen. Es gibt die entschuldigenden Faktoren, aber ich denke, da habt ihr gestern drüber gesprochen. Deswegen jetzt gehen wir weiter. Das ist der allgemeine Fall. Denn wenn wir sagen, zum Beispiel dies und jenes ist Kufr, dann heißt das nicht automatisch, ne? Ist ja klar, dass derjenige automatisch Kafir ist. Aber wir sagen jetzt, dass dieses Richten natürlich selbstverständlich Kufr ist von Ibadah-Handlungen an jemand anders außer Allah. Natürlich. Es kann aber natürlich Entschuldigungen für eine spezielle Person geben. Ein zweiter Fall, Yaqin, das ist die Gewissheit. Das Gegenteil davon ist Shek und Raib, also wenn du Zweifel hast. Und das ist auch ein Punkt, zum Beispiel von Kufr, der nicht von diesen 10 berühmten Faktoren von den Nawaqidul Islam, ich glaube, die habt ihr gestern gemacht, also genau diese 10 seid ihr durchgegangen, ne? Zweifel habt ihr auch gemacht, mashallah. Okay, also Shek, Zweifel gehört auch dazu. Du kannst natürlich nicht sagen, la ilaha illallah, aber ich, keine Ahnung, ob das so stimmt. So. Ist ja bei das den zählt, ne? Anfangs. Ja gut, ja klar, nee, du kannst auf dem Weg, klar, Allah leitet inshallah recht, also wenn, genau, oder wenn man sich gerade damit befasst und nicht eingetreten ist, dann hat das meistens solche Gründe, weil man sich eben noch nicht sicher ist. Allerdings für die Gültigkeit dieses Wortes gehört das natürlich, und eine Form des Kufr ist es, wenn man denkt, vielleicht gibt es doch noch andere neben Allah, oder vielleicht können andere, vielleicht gibt die es gar, und, ne, doch gar keinen Gott, oder gar, das ist gar kein Atheismus oder so etwas, ne. Wobei natürlich auch Wissenschaftler sagen ja heute, also die Wahrscheinlichkeiten, da gibt es ja immer so Mathematiker, und die sagen so Zahlen so, was war das? 10 hoch 500 oder irgendwas, ich weiß nicht mal. Auf jeden Fall so eine Zahl, die so groß wäre, wie die geschätzte Zahl von allen Atomen im ganzen Universum. Habe ich mal im Internet gelesen. Das sagen Wissenschaftler, der selber, soweit ich weiß, sogar Kafir ist. Die sagen, das ist so wahrscheinlich, dass es gar keinen Gott gibt, dass alles so zufällig entstanden ist, ist so wahrscheinlich. Also, das ist eine Zahl, die statistisch auch praktisch bedeutet, geht nicht. Ne? Also die sagen das selber. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir Allah bitten müssen und viel Dua machen, ne? Dass Allah uns recht leitet. Weil diese Person ist zum Beispiel, hat den Intellekt, um solche Kleinigkeiten zu verstehen. Der versteht, der muss das verstehen, der ist ja nicht blöd. Der kann solche Sachen ausrechnen. Aber trotzdem ist er nicht recht geleitet. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wen er recht leitet. Ne? Deswegen ist das uns eine Warnung, nicht so zu enden. Und beziehungsweise auch eine Warnung, nicht dankbar zu sein, Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu danken, dass wir auf diesem Weg sind, dass wir eben la ilaha illallah halt daran glauben. Also wir haben gesagt, Wissen, Gewissheit, Ikhlas, also die reine Absicht, die Aufrichtigkeit, und das Gegenteil davon ist Schirk und Augendienerei. Also das ist natürlich, dass man das sagt, und das kommt aus dem Herzen nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Man macht das nicht, um irgendwie einen Vorteil zu haben, weil da irgendwo eine Gemeinschaft gibt oder dass man zum Beispiel gar kein Fünkchen von Glauben im Herzen hat, aber man beispielsweise man will heiraten oder was auch immer, so keine Ahnung. Wenn da gar nichts dann zum Beispiel jetzt im Herzen wäre oder so, dann cool findet oder was weiß ich oder so. Also Modeerscheinungen. So. Das ist zum Beispiel heute eins der Erfolgsgeheimnisse, sage ich jetzt mal, von Dawa, die nicht auf der richtigen Sunna Dawa aufgebaut ist. Die zum Beispiel nicht jetzt zu leichter Lauf rufen. So eine Dawa hat manchmal weniger Zulauf. Man hat dann weniger, man sieht weniger Ergebnis. Und all diese Dawa, die im Internet auch so verbreitet, die ganz andere Methoden, außer die von Koran und Sunna halt haben, da siehst du manchmal Tausende oder die haben 1 Million Klicks in einem Monat. Aber du siehst, merkwürdigerweise ist mir auch aufgefallen, das ist wie so eine Modeerscheinung. Manche kommen, aber Allahu a'lam, was in den Herzen ist. Ich kann nicht danach urteilen, aber vielleicht hat es am Ikhlas gehapert oder so. Weil du siehst, viele Leute, dann sehe ich in selben Sitzung so nach dem Motto, oder von derselben Gruppe, sage ich jetzt mal, die sind wieder weg nach ein paar Monaten. Möge Allah uns davor bewahren, aber das kann ein Grund sein. Vielleicht hat derjenige gar nicht das aufgebaut gehabt auf der reinen Absicht, auf Ikhlas. Und das hält natürlich nicht lange. Und ist bei Allah natürlich sowieso ungültig. Ein vierter Punkt, die Wahrhaftigkeit, Sidq. Und das Gegenteil davon ist Kadhib, die Lüge. Ein Beweis, also die Leute, die zum Beispiel das nicht mit Wahrhaftigkeit sagen, als Beispiel die Heuchler. Ne? Das ist damit gemeint. Wie auch zum Beispiel die Leute, wenn sie es auch noch so sehr bezeugen, wie in Surat al-Munafiqin zum Beispiel, also Munafiqun, also der erste Vers in dieser Sure, da sagt ja Allah direkt: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Also wenn die Heuchler zu dir kommen und bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist, Allah weiß, dass du der Gesandte Allahs bist, und Allah bezeugt, dass sie die Lügner sind. Also damit ist gemeint, also wenn man noch so sehr sagt, Ashhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, und damit nicht die Wahrheit sagt, dann ist das natürlich ungültig, ist ja klar. Der nächste Punkt ist Liebe. Und das Gegenteil davon ist natürlich Hass. Dass man etwas hasst von der Religion, und das hattet ihr auch gehabt, dass das von den Islam vernichtenden Faktoren ist. Dass man etwas von der Religion hasst, selbst wenn man diese Tat macht. Und ein Beweis dafür ist in Surat Baqarah, Vers 165. وَمِنَ النَّاسِ, und von den Leuten gibt es welche, مَا يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, wer sich neben Allah andere nimmt, also viel Götterei betreibt, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, sie lieben sie, die anderen neben Allah, wie Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ, und die Gläubigen sind diejenigen, die Allah mehr lieben. Die stärkere Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist natürlich wichtig, dass man in sein Herz da schaut. Nicht nur, man darf nicht etwas mehr lieben als Allah, sondern auch nicht genauso. Das ist auch noch was aus dem Vers rauskommt. Man darf nichts genauso lieben wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und das kann man leicht in seinem Alltag, jeder kann sich das kann selber fragen. Zu Liebe jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Liebe gegenüber Allah ist anders wie gegenüber jetzt zum Beispiel Frau, Familie. Ja, genau. Also es ist nicht verboten, etwas anderes zu lieben, sondern etwas genauso oder größer, also mehr als Allah zu lieben. Denn selbst die, zum Beispiel Frau Senwo gefragt, was ist mit einer, wie du gesagt hast, zum Beispiel, wenn man eine nicht-muslimische Frau hat, was ja nicht verboten ist im Rahmen der Ahlul Kitab und so weiter, oder jetzt, wenn einer zum Beispiel vorher geheiratet hatte, wie auch immer, das ist nicht verboten. Darf man die lieben? Darf man. Weil das ist ja von der Barmherzigkeit, die in die Herzen gelegt wurde, und das ist vom normalen Verhältnis zwischen den Menschen. Aber allgemein darf man nichts mehr lieben als Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst natürlich seine Gesandten dürfte man jetzt nicht mehr lieben als Allah, und zum Beispiel jetzt in Schirk reinfallen, wie das bei den Christen mit Isa passiert ist. Solche Dinge. Also Allah subhanahu wa ta'ala muss am meisten geliebt werden. Das ist halt der Punkt. Und es darf auch nichts genauso sehr geliebt werden wie Allah. Also das ist nicht gemeint, dass man nichts anderes lieben darf, aber nichts anderes genauso wie Allah oder mehr als Allah lieben darf. Das ist gemeint. Und dazu noch, manche sagen ja so, liebe dich über alles oder sowas. Das wäre ja dann wieder Shit, ne? Oder? Also mit solchen Aussagen sollte man schon aufpassen. Also ja. Natürlich, jetzt der Absicht, jetzt machen wir jetzt nicht Stakvier, das ist auch seine Person direkt, aber ist ja klar, jetzt das als Thema gehabt gestern. Aber also über alles, also da sollte man sich übersparen. All solche Sachen, die natürlich gerade jetzt so gefährliche Missverständnisse natürlich auch dann da haben könnten, dann lässt man es lieber direkt bleiben. Dann Inqiyat, also das Befolgen. Und das Gegenteil davon ist das Nicht-Befolgen, ist das Weglassen der Religion. Und das ist auch einer der Punkte, weil ihr habt ja gehabt, also von den 10 Bekannten, also von auch Muhammad ibn Abdul Wahhab in diesem Text Nawaqidul Islam zusammengefassten Punkten, ist der 10. ja Al-I'rad an Dinillah, also die Abwendung von der Religion komplett. Einfach, wenn man sich gar nicht mit der Religion befasst, gar kein Interesse hat, nichts danach handelt und nicht das lernen will. Das kann dann irgendwann, geht das auch so weit, dass das dann auch diese Abwendung so weit kommt, dass es eine Grenze überschritten ist und das sogar dann aus dem Islam rausschmeißt. Das ist natürlich auch etwas, vor dem Allah uns bewahren möge. Dann Kabul haben wir noch nicht gehabt. Also als letzten Punkt. Das ist die Akzeptanz. Also dass man das akzeptiert, was auch mit diesem mit diesem Glaubensbekenntnis auch verbunden ist und dass man auch nicht hochmütig ist und dieses Glaubensbekenntnis auch ablehnt. Denn in einem Vers beispielsweise in Surat As-Saffat 35, 36 ist das: Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, also diejenigen, wenn zu ihnen gesagt wurde la ilaha illallah, yastakbirun, also sie sind dann hochmütig gewesen. Wa yaquluna a inna latariku alihatina Lisha'irin Majnun, sollen wir etwa unsere Götter lassen für einen Dichter, für einen Verrückten? So eine Aussage ist dann natürlich selbstverständlich das Gegenteil von Akzeptanz. So jemand, selbst wenn er von der Zunge dann La ilaha illallah sagen würde, hätte nicht die Bedingungen erfüllt. Das hierzu. Also haben wir etwas über La ilaha illallah gesprochen, vielleicht die ein oder andere neue Information gewinnen können. Wenn auch nicht, haben wir einige Punkte wiederholen können. Und was Allah, was dieses Bezeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und das was das bedeutet, das ist in der korrekteren Übersetzung ist das ja auch, dass das, wenn wir es auf Deutsch übersetzen, sagen wir nicht, also es gibt keinen Gott außer Allah, denn das würde heißen, also eine Gottheit gibt es natürlich, also das Wort Gott allgemein benutzen wir lieber Allah, weil im Deutschen, im Sprachgebrauch gibt es dann Plural von. Also deswegen ist es ja eigentlich schon nicht würdig, und Allah nennt sich selber Allah. Also es gibt Gott, Götter, das können wir so sagen, also Allah hat kein Plural, auch im Arabischen. Schon allein deswegen. Und weil Allah natürlich sich selber so nennt. Das ist auch ein Missverständnis von einigen Sekten im Islam. Manche Leute sagen, dass die Namen von Allah, dass das einfach Namen sind. So wie George oder so. Also keine Bedeutung haben. Es gibt aber Menschen natürlich Namen, die eine Bedeutung haben. Aber es gibt gerade jetzt bei uns hier in Deutschland zum Beispiel öfter mal Namen, die keine Bedeutung haben. Das ist einfach ein Name. Und manche Leute behaupten, dass das so mit den Namen von Allah ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Der Barmherzige, Ar-Rahman, deutet auf die Eigenschaft der Barmherzigkeit hin. Ar-Razzaq, der Versorger, deutet darauf hin, dass Allah versorgt, auf seine Eigenschaft des Versorgens. Das ist auch ganz wichtig. Und natürlich, normalerweise erklärt sich das selber, aber manche Leute, die halt bestimmten Irrglauben folgen und falsche Sekten befolgen im Verständnis von Allahs Namen und Eigenschaften, predigen solche Sachen. Und wenn man dann sowas hört, dann weiß man, dass das falsch ist, dann hat man das gelernt. Denn jeder Name, der im Koran vorkommt, deutet automatisch immer auf eine Eigenschaft hin. Also Ar-Rahman, der Barmherzige, deutet darauf hin, dass Allah barmherzig ist. Dass Allah, der Allweise ist, das deutet darauf hin, dass er Weisheit in die Dinger gemacht hat, in dem, was er bestimmt hat. Und dass er der Allwissende ist, dass er das Wissen hat, auf die Eigenschaft des Wissens. Das kommt aus dem Koran und Sunna, aus dem Verständnis per Konsens der ersten Generation ganz klar raus. Da kann keiner anderes behaupten. Allerdings nicht das Gegenteil. Ne? Nicht, wenn eine Eigenschaft erwähnt ist im Koran und Sunna, das heißt nicht automatisch, dass das ein Name ist. Denn es kommt ja in Hadithen vor, dass Allah zürnt. Aber wir sagen nicht der Zornige. Das ist keiner der Namen Allahs. Das ist vielleicht nur am Rande. Das sollte man wissen. Warum? Nicht nur, weil es Belohnung gibt, allgemein sich mit dem Wissen einfach zu beschäftigen, sondern auch, weil wir lernen das Falsche, um nicht da reinzufallen. Man könnte sagen, so, ja, warum soll ich mich jetzt mit Sekten manchmal befassen oder sowas? Aber das natürlich befassen wir uns nicht nur damit, aber es gibt 4 Arten von Leuten, sagen die Gelehrten. Einmal die das Richtige ausführlich kennen und das Falsche, also Hak und Batil. Es gibt die Leute, zweite Kategorie, die das Wissen, das richtige Wissen, ausführlich kennen und das Falsche nicht so gut kennen. Eine dritte Kategorie, die kennen das richtige Wissen nicht so ausführlich, aber das Falsche, da kennen die sich aus. Und die vierte Kategorie, logischerweise, die kennen sich nicht mit der einen und nicht mit der anderen Sache richtig aus. Und die ersten beiden sind die von den Gewinnern. Du musst dich natürlich von dem Nützlichen, was du wissen musst, Tauhid ist Pflicht. Es gibt ja Wissen, das ist Pflicht für alle Muslime, und es gibt Wissen, das ist nicht Pflicht. Also Fardul Ayn und Fardul Kifay. Also es ist für jeden Muslim wichtig zu wissen, wie man betet zum Beispiel. Oder natürlich davor noch, La ilaha illallah. Das ist das A und O von unserer Religion. Das ist Wissen, Pflicht für jeden Muslim. Aber es gibt auch Wissen von der Religion, was Fardul Kifaya ist. Das bedeutet, wenn es Leute gibt in der Ummah, die das wissen, wenn es Gelehrte gibt in einer Gemeinschaft, auch wenn da ein paar Leute Ahnung haben von diesem Punkt, ist okay, es reicht. Beispiel Erbrecht zum Beispiel. Also zum Beispiel, das muss nicht jeder einzelne Muslim ausführlich studiert haben, aber es muss natürlich Leute geben, es muss Muslime geben, die das studiert haben. Übrigens, Fardul Kifaya bedeutet, dass wenn es dann aber gar keinen gibt, der das kennt von den Muslimen, dann kriegen alle Sünde. Also dann ist es Pflicht für alle Muslime, es muss dafür gesorgt werden, dass es wieder jemanden gibt, der Wissen hat über den Punkt. Das zeigt ja auch, wie wichtig das Wissen in unserer Religion ist. Also es muss Leute geben, die von allen möglichen Punkten Ahnung haben. Aber es gibt auch Wissen, was wir alle wissen müssen. Und zurück zu den vier Kategorien. Das Gute, also wer das sich ausführlich damit befasst, dass das wichtig ist, wie man betet, dann ist ja klar. Wer aber das Gute ausführlichst kennt und das Schlechte auch ausführlichst, also wer weiß zum Beispiel, das richtige Verständnis im Namen und Eigenschaften von Allah haben wir ja gerade genannt, beispielsweise, dass der Name nicht einfach ein Name ist, sondern auf etwas hindeutet. Hier zu wissen, dass es heutzutage Leute gibt, die mit falschen, sag ich das mal, möchte gern erfundenen Beweisen halt, vor allem aus philosophischer Ecke, versuchen das Gegenteil zu behaupten. Wenn ich mich damit auskenne mit dieser Frage, dann ist das gut für mich, weil ich kann nicht in diese Irrleitung reinfallen. Wenn ich irgendwo merke, dass Leute dazu predigen oder irgendwo dieses falsche Argument kommt, irgendeine Neuerung in der Religion oder was auch immer, eine falsche Sache, dann weiß ich, wie mit einem Loch im Boden, wenn ich das nicht sehe, dann falle ich da rein vielleicht. Und wenn ich weiß, dass das da vorne ist, dann falle ich da nicht rein, dieses Schlagloch. Ne? Und der zweite, es ist auch okay, also mindestens das richtige Wissen, über die richtigen Sachen muss man natürlich sich auskennen. Wenn man dann über nicht zu dem nächsten Schritt gekommen ist, dass man jetzt über alle falschen Meinungen ausführlichst Bescheid weiß, weiß man wenigstens, was das Richtige schon mal ist. Aber man läuft natürlich, könnte Gefahr laufen, dass man Scheinargumente von Sekten beispielsweise oder dass die Leute das Herz angreifen können. Und der dritte Punkt, wenn man das Nützliche nicht kennt, also wenn man nicht weiß, wie man betet, wenn man nicht weiß über all diese Grundlagen unserer Religion, also die Kategorien von Tawhid und deren wichtigste Information darüber, wenn man das alles nicht weiß, dann ist es natürlich auch Unsinn, wenn man davor sich mit zum Beispiel jetzt mit Falschem beschäftigt hat. Wenn man dann aber weiß, zum Beispiel, ja, es gibt Leute, die sagen das und das und das und das ist falsch. Ja, und was ist die richtige Meinung? Keine Ahnung. Ja, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sich mit dem Falschen auseinanderzusetzen, mit der Bidda. Das ist natürlich falsch. Das macht keinen Sinn. Und die letzte Kategorie liegt ja auf der Hand. Wenn man nicht das eine und nicht das andere kennt, dann Allah muss sagen. Das sei nur dazu gesagt. Kannst du bitte so Sickel-Sachen sagen? Für uns, die leicht zu machen sind, die aber viel Belohnungen in sich haben? Kennt man auch die typische. Ja, nee, also zum Beispiel eine ganz, ganz große Sache ist natürlich nach jedem Gebet Ayatul Kursi zu sagen. Zum Beispiel. Ach so. Das gehört zum Beispiel, das ist eine relativ einfache Sache. Das ist kein großer Zeitaufwand. Welche ist das? Das ist in Surat Baqarah, ich glaube 255 oder 54, habe ich jetzt gerade vergessen. 55, glaube ich. Oder? So, also auf jeden Fall, wo man immer sagt, der Thronvers. Allahu la ilaha illa. Genau, der gewichtigste Vers, genau. Also das ist der größte, der großartigste Vers im Koran. Nicht, also, und dann gibt es aber andere, übrigens, genau, was ist die großartigste Sure? Die Fatiha. Das ist natürlich kein Widerspruch, das ist als Sure als Ganzes gegenüber anderen Suren, ist die Fatiha gewaltiger. Und Ayatul Kursi als einziger Vers. Das zum Beispiel nach jedem Gebet zu sagen, das ist kein großer Zeitaufwand. Das ist normalerweise kein großer Aufwand. Dass man sich aber diese Zeit nimmt, nach dem Gebet nochmal in Besinnung sozusagen sitzen zu bleiben und diesen gewaltigen Vers immer zu sagen. Der Prophet hat gesagt, wer das immer macht, aber immer, das heißt nicht ab und zu. Ab und zu kriegst du auch Belohnung, wenn du es nicht immer schaffst dann. Aber die Belohnung für denjenigen, der das immer macht, ist, dass der Prophet gesagt hat, wenn du zwischen demjenigen und dem Paradies ist nur noch der Tod. Ah. Wer das nachdenkt, das ist natürlich ein gewaltiger Lohn und eine einfache Sache, wie du auch gerade gesagt hast. Das ist zum Beispiel einfach. Oder zum Beispiel morgens und abends sind die besonderen Wicker-Momente sozusagen, das, was überliefert ist, was besondere Stellung hat, laut Koran und Sunnah. Also, weil Allah ja im Koran sagt, diejenigen, die Bukratan wa Asila, also am Morgen und am Abend, also Allah viel gedenken. Also Fajr und Isha. Nee, und zwar also nach dem Morgengebet, genau, das ist mit Morgen gemeint. Und, Abend, was mit Abend gemeint? Zwischen Asr und Maghrib. Warum? Weil Maghrib, das Abendgebet, danach ist ja schon Nacht, die Sonne ist Untergang. Das also soll nicht irritieren, also weil das ja Abendgebet heißt, kann das manchmal so verstanden werden, dachte ich auch, als ich zum Beispiel ganz am Abend, als ich zum Islam gekommen bin und so, das hatte ich so gelesen, habe ich auch so bis zu einem bestimmten Tag so verstanden. Ich dachte, Abendgebet bestimmt nach dem Abendgebet, also Abend, das Gedenken, aber das ist am Abend gemeint und wenn die Sonne untergang ist, ist schon Nacht. Und nach der Mondkalender islamischen Zeitrechnung ist sogar schon der nächste Tag. Da fängt er immer mit dem Sonnenuntergang an, dann ist der nächste Tag. Das ist ja auch wichtig, zum Beispiel im Zusammenhang mit Zakat oder Ramadan, dass man sich nach diesem Kalender richtet, dass man das weiß. Also am Morgen und Abend. Was kann man da zum Beispiel machen? Beispielsweise zu sagen, dreimal, weil das ja nicht viel ist. Man kann ja zum Beispiel auch 100-mal Astaghfirullah wa tubi ilayh sagen, zum Beispiel, oder Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Aber man kann sagen, Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Also ich bin zufrieden mit Allah als mein Herr und als dem Islam meiner Religion. Und mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als mein Prophet. Das zum Beispiel die einfachen Sachen, weil es auch nicht oft kommt und diese dicke Sachen sind, kriegen natürlich alle viel Belohnung. Oder zum Beispiel, dass man dreimal sagt, zum Beispiel, A'udhu bi kalimati Allahi tammati min shari ma khalaq. Zum Beispiel dreimal. Das ist zum Beispiel auch Sunnah, das zu sagen, wenn man in einem Tal ist. Zum Beispiel, irgendwo der Prophet hat gesagt, wenn er in einem Tal war. Wenn die auf der Reise waren, es ist ein Tal, ein unbewohnten Fleck, weil dort meistens auch Djinn wohnen. Und auch die Araber vorher haben ja auch an Djinnwesen, an Geisterwesen geglaubt. Und die haben dann immer, wenn die an so einen Ort gekommen sind, haben die immer gesagt, ich suche Zuflucht bei dem großen Herr von diesem Djinnvolk, was hier lebt. Dann hat der Prophet zum gesagt, sag das nicht mehr. Ist ja klar, das ist ja dann Schirk, das ist ja Zuflucht suchen bei jemand anders aus Allah. Und dann gesagt, sag, A'udhu bi kalimatillahi tamma min shari ma khalaq. Also ich suche Allah, bei Allahs vollständiger Rede Zuflucht vor allem Schlechten, was er erschaffen hat. Und das ist übrigens ganz am Rande auch noch ein Beweis, dass Allahs Worte also nicht erschaffen sind. Denn also für die Leute, das ist auch eine übrigens auch von den Punkten der Irreleitung. Also es gab zum Beispiel Sekten, da wurde Imam Ahmed, also der, nachdem die Rechtsschule Hanbali sozusagen benannt wurde, weil er viele Schüler hatte, der wurde zum Beispiel dafür auch schon gefoltert. Weil in seiner Zeit ist halt die Neuerung aufgekommen, dass sie gesagt haben, der Koran ist erschaffen. Wir brauchen jetzt gar nicht so tief da reingehen, aber der Koran ist eine Eigenschaft von Allah, weil Allah redet. Das sei nur hier erwähnt. Und dieses Wickel ist auch ein Gegenbeweis übrigens. Weil ich suche ja Zuflucht bei Allahs Rede. Und wenn Allahs Rede etwas anderes wäre, wenn Allahs Rede erschaffen wäre, dann würde ich ja bei einer Sache Zuflucht suchen. Deswegen ist dieses Wickel auch ein Beweis dagegen. Übrigens, das am Rande. Also das kann man zum Beispiel auch, das dreimal zu sagen. Oder Allahumma a'ina ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, zum Beispiel. Also Allah, helf uns, also dass wir dich erwähnen und dir danken und dass wir dich richtig auf eine gute Art und Weise anbeten. Zum Beispiel das auch dreimal zu sagen. Von den Sachen, die man halt dreimal, nicht hundertmal zum Beispiel sagt. Und dass man zum Beispiel zehnmal, nach einer Überlieferung, nach einer anderen hundertmal sagt, Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Einfach. Das zum Beispiel, ich rede jetzt von morgens und abends, ne? Also von diesen zwei Orten. Das sind zum Beispiel relativ einfache Sachen. Wenn man etwas in seinem Alltag einbinden will, macht es ja Sinn, wie mit allen Sachen, wenn man schrittweise vorgeht. Natürlich ist es noch besser, wenn einer das direkt alles umsetzen kann. Aber wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Ayatul Kursi nach jedem Gebet, dann mach erstmal Ayatul Kursi nach jedem Gebet. Also ich sage nicht, dass andere nicht machen sollst. Mach, was du kannst. Aber ich meine jetzt, was einem schwerfällt. Wenn du das schon mal umsetzt, man kennt das ja, wenn man eine Sache, wie mit dem Gebet, wenn man jetzt neu Muslim geworden ist oder neu praktizieren, angefangen hat zu praktizieren, scheint das Gebet fünfmal am Tag auch, als wäre das schwierig. Aber mit der Zeit ist es ganz normal und selbstverständlich, ganz einfach. Und dann fragt man sich schon, ja, was soll ich jetzt machen? So noch dazu. Aber was dazu? Ne? Genau, ja. Schritt. Und wenn du zum Beispiel das jetzt umsetzt, mit diesem gewaltigen Lohn, dass du immer Ayatul Kursi sagst, dann hast du ja schon mal einen Gewinn. Machst du das eine Zeit, keine Ahnung, bis ein paar Wochen oder wie auch immer, bis es bei dir ganz drin ist, und dann machst du wieder was Neues. Und dann kommst du so Schritt für, das ist eine gute Methode, dass man die Sachen auch beibehält. Weil manchmal nimmt man sich etwas vor, und dann nimmt man sich 10 Sachen vor, ja, und manchmal vielleicht der eine oder andere schafft das dann nicht, ne? Was auch normal ist, was ja, jedem auch passieren kann. Und das hört man ja oft, dass Leute das sagen, ich wollte dies und jenes machen und ich habe es nicht geschafft. Deswegen nimm dir dann das vor, weil Allah liebt die kleinen Sachen, die man immer macht. Mehr als wenn du zum Beispiel einen Monat jetzt alles machst und danach gar nichts mehr zum Beispiel. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn du das jetzt 100 Mal sagst, ne? Manchmal ist man dann auch so ein bisschen abwesend. Man sagt das zwar, aber man ist dann irgendwie abwesend. Ist dann die Belohnung trotzdem noch da, vollkommen da? Ja, die Belohnung ist auf Islam, kommt das, denke ich, noch. die Belohnung, also die Belohnung ist trotzdem Gewalt, weil derjenige, der jetzt wirklich 100% bei der Sache ist, nur bei allen Gebetshandlungen, derjenige, das ist sehr selten. Deswegen ist ja nicht umsonst auch beim Gebet jetzt, dass man mal abgelenkt ist, wenn man das nicht bewusst macht, dass man kurz mal die Gedanken irgendwie abschweifen kann. Das ist ja auch etwas, was ja auch in Hadithen vorkommt. Nicht umsonst hat Uthman in dem Hadith, wo er das Wudu erklärt, von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der erklärte ja, wie das Wudu geht, was er gemacht hat, die Schritte. Und danach sagt er, wer das Wudu richtig macht und dann zwei Raka betet, wo er mit keinem, also gar nicht abgelenkt ist, auch nicht mit sich selber spricht, also in dieser gedanklichen Form, dem werden alle seine Sünden verziehen. Das deutet natürlich darauf hin, dass es eine besondere Sache ist. Ne? Also das kann passieren, dass man auch beim Dhikr oder dass man im Gebet, dass man mal abgelenkt ist. Also man soll es nicht dann denken, sich, ach, das ist dann ja egal oder so. Aber es passiert und deswegen ist es trotzdem gut, das zu machen. Selbst wenn man das jetzt etwas abgelenkt sagt, du kriegst ja Belohnung, du hast ja dich angeschränkt auch. Ne? Also wie jetzt bei den Sitzungen. Wir haben ja gesagt, wir kommen zusammen. Und gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die man einhalten sollte? Oder ist das egal? Also das Dhikr mache ich meistens immer dann ja am Schluss. Dieses 33 Mal Subhanallah und so weiter. Und davor dann dieses Surat al-Kursi könnte man dann einfügen. Dann ja. Und dann Dhikr zum Schluss. Ja, also. Also, dass man da vielleicht noch. Es gibt für die Azkar nach dem Pflichtgebet ja. Gibt es eine Reihenfolge. Allerdings kann ich mich nicht an den Beweis erinnern. Und ich kann mich deswegen, weil ich das nicht im Beweis gelernt habe, nicht mal mehr selber an die Reihenfolge erinnern. Also ich hatte das zum Beispiel jetzt vor kurzem, weil ich noch in einem Buch von Sheikh Fawzan erwähnt, dass er eine Reihenfolge erwähnt, besser das so und so zu machen. Aber ich weiß leider selber nicht mehr, weil ich hatte auch vorher das immer so gelesen, dass das, also es macht keinen großen Unterschied. Aber in der Regel kommt sagt, die Dicke dann immer mit 33 Mal, die kommt immer ganz am Schluss meistens vom Gebet. Ne? Oder kommt sie direkt nach dem Gebet? Und dann erst die Surat al-Kursi oder wie soll man das handhaben? Also ich würde doch schon eher denken, das Gebet werde ich dann... Steht das in der Reihenfolge in Hessen Muslim? Ja, steht da. Okay, also Bruder sagt auch gerade, also in Hessen Muslim, in dem Büchlein, wo die Bittgebete und Allah Erwähnungen aufgezählt sind, dass die Reihenfolge dort steht. Das konnte ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Also erstmal Gebet, dann Surat al-Kursi und dann... Lest mal nochmal nach. Okay, also... Auf jeden Fall, das überhaupt erstmal zu tun. Also es ist, wie wir beim Allah-Preisen jetzt gerade mit den vier Worten auch gesagt haben, es ist keine schlimme Sache, jetzt da die Reihenfolge zu sein. Das ist ja nicht, das ist nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Gebet immer 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah, 33 Mal Allahu Akbar und Ayatul Kursi, also zumal die zwei Sachen zum Beispiel etabliert hast, nach jedem Pflichtgebet, dann hättest du schon mal einen großen Gewinn. Wenn du das bis zum Tod machst, weil vielleicht lebst du ja noch 60 Jahre zum Beispiel, wenn du das dann immer machst, dann hat man sich mit Sicherheit einen großen Gewinn angeeignet. Das zu einfachen Formen. Jetzt, das nächste wäre gewesen, weil wir jetzt gerade gesagt haben, die beste der Taten, das beste Dhikr und La ilaha. Wir haben gesagt, La ilaha mit seinen Bedingungen und natürlich, worauf Allah natürlich, La ilaha natürlich auch hindeutet. Da haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, über die Wichtigkeit, über den Entsendungsgrund, dass das die Botschaft ist, die Allah subhanahu wa ta'ala halt gesandt hat. Und das deswegen ja auch. Man sagt ja, der erste Gesandte ist ja Noah, Weil die Leute dort vorher, nach einem Hadith in Bukhari überliefert, dass die auf dem Tawhid waren, dass sie keinen Schirk gemacht haben. Und Schritt für Schritt hat der Teufel die dann in die Irre geleitet, zum Schirk. Und zwar über die Erinnerung, übertreibe im Glaube an die aufrichtigen Vorfahren. Also dass sie sich als Statuen und Bildnisse gemacht haben, um sich an die Leute vorher zu erinnern, die wirklich keine Muschikun waren, sondern Gläubige, keine Polytheisten. Aber um sich an diese Leute zu erinnern, haben die dann Bildnisse und Statuen gemacht und sind so Schritt für Schritt dann über die Generationen, wo das Wissen dann auch nochmal verworren gegangen ist, dann dazu gekommen, dass sie sogar Gebetshandlungen dann an diese Personen gerichtet haben. Und deswegen, das war der Entsendungsgrund, dass Noah gesandt wurde und danach die Propheten immer wieder. Weil die Leute immer wieder mit dem Schirk begonnen hatten und das war der Hauptentsendungsgrund. Deswegen ist auch natürlich in unserer Dauer das der erste Punkt. Jetzt wäre hier, wenn wir begriffen haben, dass La ilaha der Schlüssel ins Paradies ist und wenn wir erfahren haben, was die Zähne dieses Schlüssels sind, wäre natürlich auch wichtig zu wissen, was sind die zerstörenden Faktoren, was dieses La ilaha kaputt macht. Allerdings, da ihr das gestern auch gemacht habt, Wiederholungen sind zwar mal gut, aber jetzt so kurzfristig vielleicht brauchen wir das jetzt auch wieder nicht. Inshallah habt ihr es wahrscheinlich. Ich glaube, ihr wart, glaube ich, alle da, ne? Ja. Gestern, ne? Ja. Okay, dann. Die letzte halbe Stunde war aber nur noch Fragen antworten. Dann belassen wir es inshallah dabei. Also ich wollte, wie gesagt, inshallah haben wir heute etwas gelernt. Also auch die Leute, die wirklich Wissen haben, also die Gelehrten haben ja auch immer bestimmte Methoden und eine dieser Methoden ist am Ende auch nochmal so zu wiederholen. Wir können uns dann in Erinnerung rufen. Allgemein, wir erinnern uns daran, dass solche Sitzungen einen Vorzug haben. Wir erinnern uns an diese Hadithe. Wir erinnern uns daran, dass wir gesagt haben, dass das Wissen einen besonderen Vorzug hat. Haben wir auch kurz erwähnt. Wir haben gesagt, welche Taten sind die besten, die wir überhaupt machen können? Dhikr, mit den entsprechenden Beweisen. Der Prophet ist dann direkt gefragt worden. Wir erinnern uns daran, was das beste Dhikr, allgemein der Koran erstmal, oder von den, oder halt an diese vier Wörter, genau. Und das Beste unter diesen vier Aussagen wiederum La ilaha illallah. Wenn wir das verinnerlicht haben und wenn wir das umsetzen bis zu unserem Tod, dann haben wir schon einen Riesengewinn erlangt. Und inshallah können wir das vielleicht auch weitertragen, solche Informationen auch weitergeben und damit auch viel nutzen. Ja. Ich denke, dabei belassen wir es erstmal. Ja.